harten Mann, der hatte schon immer einen Schattenmann. Hatte am Anfang über ihn noch gelacht, doch heute sitzt er lachend im Zellentrakt. Man hat ihm sein Schädel gedreht und bizarr. Der Kaiser ist doch Heiligkeit, war einfach dumm wie die Nacht. Sein seltsames Benehmen war bald im ganzen Dorf bekannt. Doch dass es so weit kommen würde, hätte keiner gedacht. Geist, der Zelten wach, und zu Hause sitzt eine Frau, die so